Für heute kommt aus der Reihe Natur und Technik. Von den Atomen. Otto Hahn gelingt die erste Kernspaltung. Hört, Freunde, was ich euch lehre. Wenn wir ein Stück Silber nehmen, es zur Hälfte zerteilen, die eine Hälfte dann wieder halbieren und so weiter und so fort, dann würden wir irgendwann auf ein Teilchen Silber stoßen, das nicht mehr teilbar ist. Dieses Teilchen wäre so winzig, dass wir es weder sehen noch anfassen könnten. Ich nenne dieses allerkleinste Teilchen der Materie in unserer schönen griechischen Muttersprache Atomos, unteilbar. Alle Materie ist aus diesen kleinsten, unteilbaren Teilchen, den Atomen, aufgebaut. Wer hat das gesagt? Das war Demokrit. Bestimmt ein alter Grieche, stimmt's? Ja. Demokrit lebte vor ungefähr 2400 Jahren. So alt ist also die Idee von den Atomen. Alle Achtung. Ja. Und noch bis in unser Jahrhundert hinein hat man geglaubt, dass die Atome unwandelbar und unteilbar seien. Aber schon am Ende des vorigen Jahrhunderts machte Henri Becquerel in Frankreich eine seltsame Entdeckung. Tja, dann soll er doch selbst erzählen, was er da entdeckte. Einverstanden. Ich hatte mich schon längere Zeit mit einer Sorte Stoffe beschäftigt, die eine interessante Eigenschaft haben. Wenn man sie nämlich von der Sonne bestrahlen lässt, dann speichern sie gewissermaßen die Lichtstrahlen und geben sie im Dunkeln wieder ab. Nun hatte ein gewisser Herr Röntgen in Deutschland gerade seine sogenannten X-Strahlen entdeckt und ich wollte jetzt diese X-Strahlen auch an meinen im Dunkel leuchtenden Stoffen nachweisen. Das machte ich so. Ich nahm eine lichtempfindliche Fotoplatte und wickelte sie in schwarzes, lichtdichtes Papier. Darauf legte ich die Stoffe, die vorher von der Sonne beschienen waren, und dann kam das Ganze in einen dunklen Schrank. Aber welche Stoffe ich auch ausprobierte, keiner von ihnen tat mir den Gefallen, seine Strahlen durch das Papier hindurch auf die Fotoplatte zu schicken und sie zu schwärzen. Eines Tages nahm ich nun einen Brocken eines Uransalzes und wollte ihn von der Sonne bescheinen lassen. Aber die Sonne schien nicht. Da legte ich den Brocken auf die Fotoplatte und tat das Ganze in den Schrank. Auch am nächsten Tag kein Sonnenschein. Am übernächsten auch nicht. Dann eben nicht, sagte ich zu mir. Mehr aus Routine entwickelte ich die Platte nach einer Woche. Und da traf mich fast der Schlag. Auf der Platte war der Brocken Uransalz scharf und deutlich abgebildet. Und weil der Brocken gar nicht von der Sonne beschienen worden war, musste das Uransalz von sich aus Strahlen ausgesendet haben. Becquerel war ausgezogen, um auch Röntgenstrahlen zu produzieren. Und entdeckt hatte er selbststrahlende Materie. Wie heißt das Fremdwort dafür? Woher soll ich das wissen? Du kennst es bestimmt. Kenne ich nicht, ich bin doch kein Physiker. Radioaktiv. Radioaktive Substanzen. Selbststrahlende Stoffe. Ah, so. Und diese radioaktiven Stoffe waren es, mit denen sich der Mann ganz intensiv beschäftigt hat, von dem wir nun mehr hören werden. Ein Deutscher? Mhm. Dann ist es Otto Hahn. Ja, genau. Otto Hahn. Der Radiochemiker Otto Hahn. Der Strahlenchemiker. Wie er überhaupt dazu kam, sich mit strahlenden Stoffen zu befassen, das kann er uns mit eigener Stimme erzählen. Er lebt doch aber nicht mehr. Nein, aber 5 Jahre vor seinem Tod hat er seine Lebenserinnerungen auf eine Schallplatte gesprochen. Und deshalb kann uns Otto Hahn jetzt selbst berichten, wie es anfing. Nach meiner Promotion als organischer Chemiker im Jahr 1901 und 2-jähriger Assistententätigkeit in Marburg an der Lahn wurde mir eine mich lockende Anstellung in der chemischen Industrie in Aussicht gestellt, unter der Voraussetzung, dass ich neben der Chemie mir vorher auch etwas bessere Sprachkenntnisse in Englisch, eventuell auch in Französisch, aneignen möge, um gelegentlich ins Ausland geschickt werden zu können. Ich beschloss also, auf einige Zeit nach England zu gehen und fuhr mit einem Empfehlungsschreiben meines Marburger Chefs nach London zu Professor Sir William Ramsay, um dort neben dem Plan, Englisch zu lernen, auch chemisch etwas zu arbeiten. Sir William fragte mich, ob ich über Radium arbeiten wolle. Und als ich ihm antwortete, dass ich nichts davon verstünde, erwiderte er, das sei gerade das Richtige. Denn dann habe ich ja keinerlei vorgefassten Meinungen. Und damit hatte Sir William recht. Denn Hahn, der wirklich keine Ahnung von radioaktiven Substanzen hatte, entdeckte bei seinen Arbeiten gleich ein neues radioaktives Element. Das Radiothorium, kurz Radiothor genannt. Aber wie ging es dann weiter? Hören wir noch einmal Otto Hahn. Als mein Aufenthalt bei Ramsay im Sommer 1905 zu Ende ging, riet er mir, ich solle doch bei der Radiumforschung bleiben und nicht in die chemische Industrie gehen. Ich selbst beschloss deshalb zunächst, zwecks gründlicherer Ausbildung in dem neuen Arbeitsgebiet, noch einen Winter zu dem schon damals bekanntesten Radiumforscher, zu Professor Rutherford nach Montreal in Kanada zu gehen. Als Referenz hatte ich Herrn Rutherford mitgeteilt, ich hätte im Ramsayschen Institut ein neues radioaktives Element, das Radiothor, entdeckt. Auf meine von Ramsay unterstützte Anfrage bei Rutherford hatte ich die Antwort erhalten, ich möge kommen. Als ich mich dann im Herbst 1905 in Montreal bei Professor Rutherford meldete, ließ er sich noch am selben Tage etwas über mein Radiothor erzählen. Offenbar war er etwas skeptisch. Ich konnte ihn aber doch überzeugen, dass das Radiothor tatsächlich eine reale Substanz war. Einige Wochen später gestand er mir, er hätte mir anfangs nicht geglaubt, dass ich etwas Neues habe. Bestärkt war er in seiner anfänglichen Skepsis durch einen mir erst später bekannt gewordenen Brief seines Freundes, des ausgezeichneten Radiochemikers Professor Boltwood von der Yale University. In diesem Brief hatte ihm Boltwood geschrieben, nach meiner ersten Veröffentlichung etwa Folgendes. The substance appears to be a new compound of thorium X and stupidity. Würdest du mir das bitte übersetzen? Ich kann nicht so viel Englisch und außerdem scheint mir Otto Hahns Englisch ziemlich frankfurterisch zu klingen. Er ist ja geborener Frankfurter. Die Briefstelle über Otto Hahn heißt, die Substanz, die Hahn gefunden hatte, scheint eine neue chemische Verbindung zwischen Thorium X und Dummheit zu sein. Das ist ja ziemlich hart. Ja, und völlig ungerecht. Aber selbst Wissenschaftler sind mit Behauptungen und Vorurteilen manchmal schnell bei der Hand. Auf jeden Fall war Hahn bei Rutherford nun sehr gut angeschrieben. Und das bedeutete eine ganze Menge. Denn Rutherford war als ziemlich hitzköpfiger und manchmal auch recht schwieriger Mann bekannt. Aber darüber sahen die meisten hinweg, weil er ein unbestrittenes Ass auf seinem Gebiet war. 2 Jahre bevor Hahn bei ihm eintraf, hatte Rutherford nämlich die Welt mit einer sensationellen Theorie überrascht. Mein Mitarbeiter Soddy und ich behaupten, die Atome der radioaktiven Elemente haben die Fähigkeit, von selbst zu zerfallen. Dabei senden sie nicht nur Strahlen aus, sondern sie verwandeln sich auch in Atome anderer Elemente. Und zwar in Atome von Elementen, die leichter sind als die Ausgangselemente und die selbstverständlich auch andere Eigenschaften haben. Daraus folgt, die Atome sind nicht unteilbar und unwandelbar. Sie sind nicht die kleinsten Bausteine der Materie. Rutherford gegen Demokrit. So kann man das tatsächlich sehen. Aber noch fehlten die Beweise. Die kamen dann etwas später. Von Hahn? Nein, nicht von Hahn, sondern auch von Rutherford. Aber Otto Hahn hat das Hantieren mit den unsichtbaren Mengen der radioaktiven Stoffe bis zur Perfektion gebracht. Das merkten besonders die Fachleute in Deutschland, als Hahn wieder zurückgekehrt war und am Institut des angesehenen Wissenschaftlers Emil Fischer arbeitete. Im Jahr 1907 kam nun eine Frau zu Otto Hahn, die als Atomforscherin fast so berühmt werden sollte wie ihr Kollege. Die Physikerin Dr. Lise Meitner aus Wien kam nach Berlin, um sich dort theoretisch, vor allem durch die Vorlesungen von Geheimrat Planck, noch weiter auszubilden, außerdem aber auch experimentell zu arbeiten. Für das Letztere boten sich verschiedene Möglichkeiten. Da sie in Wien schon einige Arbeiten radioaktiven Inhalts durchgeführt hatte, blieb sie bei dieser Forschungsrichtung und kam zu mir. Aus dem nun vorübergehend gedachten Besuch in Berlin wurde eine mehr als 30-jährige Zusammenarbeit und Freundschaft. Wie ging's weiter? Erinnerst du dich, was Becquerel entdeckt hatte? Er hatte entdeckt, dass es Stoffe gibt, die von sich aus strahlen. Radioaktiv, okay? Mhm. Ja, und was hat er ein paar Jahre später Rutherford gesagt? Rutherford? Ja. Irgendwas, dass die Atome doch nicht unteilbar seien. Mhm. Rutherford sagte, die Atome der radioaktiven Elemente zerfallen von selbst. Dabei verwandeln sie sich in Atome anderer Elemente. Die Atome sind daher nicht unteilbar und unwandelbar. Sie sind nicht die kleinsten Bausteine der Materie. Ja, wenn aber die Atome nicht die kleinsten Bausteine der Elemente sind, was sind dann die kleinsten Bausteine? Ja, das war auch die große Frage der Wissenschaftler. Eine Antwort darauf gab es erst 1932. Damals entdeckte man nämlich das Neutron. Das Neutron, aha. Ja, Geduld, gleich. Und als man das Neutron entdeckt hatte, da konnte man sich endlich ein klareres Bild davon machen, wie ein Atom eigentlich aussieht und was seine wichtigsten Bausteine sind. Ja, und das sind? Einmal sind da die Elektronen, die kleinsten Träger der negativen elektrischen Ladung. Hm. Sie kreisen, so hat man sich das wenigstens vorgestellt, sie kreisen um den Kern des Atoms, um den Atomkern. Ja. Und nur dieser Atomkern ist es, der die Atomforscher interessiert. Er besteht aus zwei Arten von Teilchen. Aus den Protonen, die elektrisch positiv geladen sind. Und jetzt kommt's. Aus den zuletzt entdeckten Neutronen, die elektrisch neutral sind. Je nach Element ist die Anzahl der Protonen und der Neutronen unterschiedlich. Und sehen kann man die Biester natürlich nicht. Nein, und die Atome natürlich auch nicht. Wie winzig die Atome sind, dafür hat Otto Hahn ein hübsches Beispiel erzählt. Das Element Uran wird durch seine Radioaktivität allmählich zu Blei verwandelt. Und es zerfallen in jeder Sekunde pro Gramm Uran rund 10.000 Atome. Etwa 70 Millionen Jahre aber müssen vergehen, bevor in diesem einen Gramm Uran ein Hundertstel Gramm Blei gebildet worden ist. In einem Gramm Uran zerfallen in jeder Sekunde 10.000 Atome. Aber erst nach 70 Millionen Jahren hat sich ein Hundertstel Gramm Blei gebildet. Oh je. Ganz schön klein, was? Das kann man wohl sagen. Und diese winzigen Dinger bestehen noch aus Elektronen, Protonen, Neutronen. Besten Dank. Ja, aber trotz dieser Winzigkeit konnte man was mit den Neutronen anfangen. In die Hand nehmen und als Faustball benutzen. Das gerade nicht, aber als Geschosse. Als... Oh, jetzt wird's spannend. Mhm, wird's auch. Die Forscher waren bald imstande, sozusagen nackte Neutronen zu erzeugen. Und diese Neutronen in Atomkerne reinzuschießen. Der Italiener Fermi hat sich darin besonders hervorgetan. Meine Leute und ich haben Neutronen in die Atomkerne der verschiedensten chemischen Elemente hineingeschossen. Und jedes Mal haben wir damit ein anderes chemisches Element erzeugt. Eines, das im periodischen System der Elemente einen Platz höher steht. Sehr vereinfacht hat man sich das so vorzustellen, als ob der Atomkern das Neutron verschluckt, wodurch er schwerer wird. Die Forscher konnten also Elementumwandlungen machen. Natürlich nur in Mengen, die man selbst auf den empfindlichsten Wagen nicht wägen konnte. Hatten denn diese fabelhaften Umwandlungen gar keinen praktischen Nutzen? Der große Rutherford sagte, nein. Hören wir, was Otto Hahn dazu erzählt. Auf einer Tagung der British Association im Jahre 1933 umriss Rutherford die großen Entwicklungen der Physik und Chemie der letzten Jahre wie folgt. Die Umwandlungen des Atoms sind für den Wissenschaftler von außerordentlichem Interesse. Aber wir können die Atomenergie nicht so weit kontrollieren, dass sie praktisch von Wert werden könnte. Und ich glaube, dass wir dazu wahrscheinlich nie in der Lage sein werden. Unser Interesse auf diesem Gebiet ist rein wissenschaftlich, aber die Versuche, die jetzt gemacht werden, werden uns zu einem besseren Verständnis der Struktur des Atoms verhelfen. Soweit Rutherford. Also beschossen die Forscher weiter die Elemente mit Neutronen geschossen und verwandelten sie so in andere Elemente. Das klappte auch ziemlich reibungslos, bis man an das Uran kam. Uran steht an letzter Stelle im periodischen System der natürlichen chemischen Elemente. Was passiert, wenn man Uran mit Neutronen beschießt? Na, es entsteht das nächste Element. Ach nee, das geht ja nicht. Ein nächstes Element gibt's ja beim Uran nicht. Wenigstens bis dahin noch nicht. Aber vielleicht entstand ja ein nagelneues chemisches Element. Eines, das es noch gar nicht auf der Erde gab. Sowas hat man übrigens später am laufenden Band erzeugt. Jetzt waren die Forscher neugierig. Zu diesen Neugierigen im Jahre 1938 gehörten auch Otto Hahn und sein Mitarbeiter Fritz Strassmann. Sie beschossen Uran mit Neutronen und nach langwierigen Untersuchungen mussten sie feststellen, dass bei der Bestrahlung des Urans mit Neutronen ein völlig unerwarteter Prozess eintritt, ein Zerbrechen des Urans in leichtere Bestandteile, von denen wir zunächst das Barium abgetrennt hatten. Kaum einen Monat später war der zweite Partner dieses Prozesses das Edelgas Krypton nachgewiesen. Die Kernladung des Bariums und die Kernladung des Kryptons, 56 plus 36, ergeben die Kernladung 92 des Urans. Unsere Veröffentlichung machte vor allem im Ausland großes Aufsehen, nachdem das Wort Barium durch unsere umständlichen chemischen Versuche gefallen war, wurden unsere Angaben in den kernphysikalischen Laboratorien vieler Länder in wenigen Tagen bestätigt. Das also war die berühmte Kernspaltung. Ja. Otto Hahn hatte damit die Kernspaltung entdeckt. Die Spaltung des Uranatomkerns in zwei Bruchstücke. Aber das eigentlich Aufregende daran war nicht die Spaltung, sondern etwas anderes. Das soll uns Otto Hahn erzählen. Lise Meitner und ihr Neffe Otto Robert Frisch in England waren die Ersten, die aufgrund theoretischer Betrachtungen über den Bau der Atomkerne berechneten, dass bei dem Auseinanderplatzen des Urans ungewöhnlich große, bis dahin noch in keinem Kernprozess beobachtete Energiemengen frei werden. Von besonderer Wichtigkeit war bei der Fortführung dieser Versuche der Befund französischer und amerikanischer Forscher, dass bei dem Spaltprozess zusätzlich noch einige Neutronen sozusagen als Nebenreaktion abgegeben werden. Dr. Strassmann und ich hatten auf diese Möglichkeiten schon kurz hingewiesen, sie aber experimentell nicht festgestellt. Durch die zusätzlich bei dem Spaltprozess nun frei werdenden Neutronen wird sozusagen die Munition für Spaltprozesse neu geliefert. Und wenn die Anordnung so getroffen werden kann, dass diese zusätzlichen Neutronen nicht verloren gehen, sondern wieder Uranatome treffen, dann können neue Spaltungen auftreten. Und mit den weiteren Spaltungen entstehen zusätzliche Neutronen. Es kann sich eine Kettenreaktion ausbilden, derart, dass die Spaltungen sich ins Ungemessene vermehren. Die bei jedem Spaltprozess frei werdende Energie wächst dementsprechend an. Die Möglichkeit ihrer praktischen Auswertung wird geschaffen. 7 Jahre später wurde die Möglichkeit ihrer praktischen Anwendung Wirklichkeit. So. Was war denn das um Himmels Willen? Das war die Explosion einer Atombombe. Das war die erste praktische Anwendung von Kernspaltung und Kettenreaktion. Forscher in Amerika hatten die Atombombe gebaut. Doch, das gehört eigentlich nicht mehr zur Geschichte Otto Hahns. Was noch zu ihr gehört, das sind diese Schlussbemerkungen Otto Hahns mit ihren friedlichen Überlegungen. Wenn wir heute erleben, dass an den verschiedensten Stellen der Welt Elektrizitätswerke gebaut werden, die uns von der Angst um unsere sich allmählich erschöpfenden, von der Natur gelieferten Energiequellen befreien, dass Schiffe den Ozean überqueren oder den Nordpol unterfahren, unabhängig von der Notwendigkeit, Häfen zur Auffüllung ihres Treibstoffs anzulaufen, dann rührt dies daher, dass wir die bis zum Beginn unseres Jahrhunderts für unzerstörbar und unveränderbar angesehenen chemischen Elemente willkürlich verwandeln können. Also das tun können, was den mittelalterlichen Alchemisten in ihren jahrhundertelangen Bemühungen nicht gelungen ist. Die damaligen Alchemisten suchten den Stein der Weisen, um damit unedle Metalle in Gold zu verwandeln. Die modernen Alchemisten des 20. Jahrhunderts fanden den Stein der Weisen in der Möglichkeit, die Energie der Atomkerne auszunutzen, wenn diese unter großer Energieentwicklung zu künstlichen Umwandlungen angeregt werden. Die im Innern der Atome ruhenden Kräfte sind es, die die Alchemisten des 20. Jahrhunderts freisetzen können. Das war ein Hörspiel der Reihe Natur und Technik über die erste Kernspaltung durch Otto Hahn.